Dr. Faustus, nachdem er des Morgens nach Hause kam, beschied den Geist in seine Kammer, wo er denn auch erschien, anzuhören, was Dr. Fausti begehren wäre. Und ist sich zu verwundern, dass ein Geist, wo Gott die Hand abzeugt, dem Menschen ein solch Geplärr machen kann. Aber wie das Sprichwort lautet, solche Gesellen müssen doch den Teufel endlich sehen, hier oder dort. Dr. Faustus hebt sein Gaukelspiel wiederum an, beschwor ihn von Neuem und legt dem Geist etliche Artikel vor. Erstlich, dass er ihm solle untertänig und gehorsam sein in allem, was er erbäte, fragte oder zumute, bis in sein Fausti Leben und Tod hinein. Daneben sollte er ihm dasjenige, so er von ihm fordern würde, nicht vorenthalten. Auch, dass er ihm auf alle Fragen nichts Unwahrhaftiges antworten wolle. Darauf ihm der Geist solches abschlug, sich dessen weigerte und seine Ursachen vorgab. Er hätte keine vollkommene Gewalt, sofern er es nicht von seinem Herrn, der über ihn herrschte, erlangen könnte, und sprach: Lieber Faust, dein Begehren zu erfüllen steht nicht in meiner Kür und Gewalt, sondern zu dem höllischen Gott. Antwortet Dr. Faustus darauf: Wie soll ich das verstehen? Bist du dieser Gewalt nicht mächtig genug? Der Geist antwortet: Nein. Spricht Faust wieder zu ihm: Lieber, sage mir die Ursache. Du sollst wissen, Fauste, dass unter uns gleich sowohl ein Regiment und Herrschaft ist wie auf Erden. Denn wir haben unsere Regierer und Regenten und Diener, wie auch ich einer bin. Und unser Reich nennen wir die Legion. Denn obwohl der verstoßene Luzifer aus Hoffart und Übermut sich selbst zu Fall gebracht, hat er doch eine Legion und Regiment über viele Teufel aufgerichtet. Wir nennen ihn den orientalischen Fürsten, denn seine Herrschaft hat er im Aufgang. Und dieweil Luzifer, der gefallene Engel, seine Herrschaft und Fürstentum auch unter dem Himmel hat, müssen wir uns verwandeln, zu den Menschen begeben, denselben untertänig sein. Denn sonst könnte der Mensch mit all seiner Gewalt und Künsten sich den Luzifer nicht untertänig machen, es sei denn, dass er einen Geist sende, wie ich gesandt bin. Zwar haben wir dem Menschen das rechte Fundament unserer Wohnung, wie auch unser Regiment und Herrschaft, nie geoffenbart, es sei denn nach dem Absterben des verdammten Menschen, der es erfährt und inne wird. Dr. Faustus entsetzte sich darauf und sprach: Ich will darum nicht verdammt sein, um deinetwillen. Antwortet der Geist: Willst du nit, so hat's doch kein Bitt. Hat's denn kein Bitt, so musst du mit. Hält man dich, so weißt du es nit. Dennoch musst du mit, da hilft kein Bitt. Dein verzweifelt Herz hat's dir verscherzt.